Wir mussten vorsichtig sein, denn Center, der mir übrigens ebenfalls nicht gefallen hatte, sollte natürlich nicht merken, dass wir ihm folgten. Nach etwa einer Viertelstunde sahen wir die vier. Sie ritten in scharfem Galopp ihres Weges. Sie schienen es eilig zu haben und an ein Umkehren gar nicht zu denken. Wir hielten an und Winnetou blickte ihnen nach, bis sie nicht mehr zu sehen waren. Sie haben keine bösen Absichten. Wir können also ruhig sein. Warum sollten Sie eigentlich auch etwas gegen uns im Schilde führen, Winnetou? Außerdem sind wir ja in der Übermacht. Mein Bruder Shatterhand vergisst, dass Sam Hawkins so unvorsichtig war, den Männern zu verraten, der Häuptling Inchuchuna will mit seinen Kindern nach St. Louis. Mehr brauchen Sie nicht zu wissen. Sie vermuten Gold, viel Gold bei meinem Vater und mir. Sie würden freilich nichts bei uns finden. Dein Vater sprach zu mir davon, dass er sich für die Reise mit Gold versehen will. Hat er es nicht getan? Er wird es noch tun. Das ist aber erst nötig, wenn wir in den Forts einkehren, die auf unserem Wege liegen. Erst morgen werden wir uns also Gold holen. So liegt ein Fundort in der Nähe unseres Weges? Ja. Es ist ein Berg, der in unserer Sprache Nuggetseal genannt wird. Wer nicht weiß, dass es dort Gold gibt, nennt ihn anders. Doch nun wollen wir umkehren, damit wir noch vor der Dunkelheit bei unseren Brüdern sind. Es sollte sich leider herausstellen, dass sich diesmal sogar Winnetou hatte täuschen lassen. Dieser Center war ein gerissener Bursche. Er hatte damit gerechnet, dass wir ihn und seine Leute eine Weile beobachten würden. Sie taten nur so, als wären sie in Eile, später aber kehrten sie um und folgten uns. Winnetou und ich hatten unsere Leute bald eingeholt, und für das Nachtlager fanden wir einen günstigen Platz, der rings von Bäumen und Gebüsch umstanden war. Wir konnten deshalb helle Feuer brennen, ohne dass diese weit gesehen wurden. Der Häuptling stellte zwei Wachen aus. Und nach dem Abendessen sagte er uns, dass wir erst am nächsten Mittag weiterreiten würden. Sam Hawkins fragte nach dem Grund. Und mit einer Aufrichtigkeit, die ich später tief beklagte, antwortete Inchuchuna: Meinen weißen Brüdern kann ich das Geheimnis anvertrauen, denn sie werden ihm nicht nachspüren. Inchuchuna wird morgen früh mit seinen Kindern von hier fortgehen, um Nuggets zu holen und erst am Mittag zurückkehren. Ach, es gibt Gold hier in der Nähe. Ja. Niemand ahnt etwas davon, auch meine Krieger nicht. Und ihr werdet diesen Lagerplatz nicht verlassen, bis wir von unserem Gang zurück sind. Meine Brüder versprechen das. Wir werden das Vertrauen in Chuchunas niemals täuschen. Das Ganze! Verdammt! Warum hat Sam Hawkins geschossen? Ich habe zwei Augen gesehen, die hinter Inchuchuna aus dem Gebüsch herübersahen. Winnetou wird nachsehen. Sam Hawkins wird sich getäuscht haben. Bei einem flackernden Feuer sind solche Täuschungen möglich. Der Wind wird zwei Blätter umgedreht haben. Ihre untere Seite ist heller. Sam Hawkins wird sie für zwei Augen gehalten haben. Ja, es wäre freilich möglich. Ja, habe also Blätter totgeschossen. Winnetou konnte nichts entdecken. Mein Bruder Sam möge sich aber in Zukunft vor einem Fehler hüten. Ein Fehler? Ich? Wieso? Es durfte nicht geschossen werden. Wenn es wirklich ein Speer war, so musste man ihm auf einem Umweg heimlich in den Rücken kommen. Mein Vater möge aber trotzdem vorsichtshalber die Wachen verdoppeln. Mein Sohn hat recht. Dann lasst uns zur Ruhe gehen. Wir müssen morgen frühzeitig das Lager verlassen.